Big FM Star Call. Dein Promi ruft an. Und du sagst ab. Hallo, hier ist Mandy. Einen Moment, ich muss gerade aus der Garderobe, weil hier so viele Leute gerade sind. Oh, ist das vielleicht die Mandy von Monrose? Ja. Ach, wie cool. Wurde, glaube ich, in den letzten Wochen oder Tagen von, glaube ich, jeder von meiner Freundin angerufen und gefragt, sag mal, du, kannst du mal bei Big FM anrufen? Und heute war ich dann beim Friseur und dann hat mich nochmal jemand drauf angesprochen. Sie so, bitte Mandy, bitte ruf da an. You don't know, it's better like you wait. I'm wishing you were here tonight. You don't know, it's better love you. Für wen rufst du eigentlich an? Für Patricia aus Mannheim, vom Friseur Larsen.